Ja, euch allen einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag oder schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Ding anhört. Willkommen. Wir haben heute den 12. Juni 2024, einen Mittwoch. Nun, das letzte Mal haben wir uns beschäftigt mit der Frage, ist es ein IQ-Test gewesen oder ein Charaktertest gewesen? Und meine Meinung ist, dass sicherlich Intelligenz auch ein Teil des Charakters ist, aber ganz sicherlich nicht der Ausschlaggebende. Und dass das Ganze wohl eher ein Charaktertest war. Nämlich dieses sogenannte Wahrheitsvirus, Corinna, Coru, ja, also auf jeden Fall, ihr wisst's. Nun, genau das Ding meine ich. Und um ehrlich zu sein, man weiß ja noch nicht mal, ob es wirklich ein Virus ist und ob es Viren wirklich gibt. Nun, aber was ist jetzt mit denen, die diesen Charaktertest weniger gut bestanden haben, die sich haben drücken lassen, die vielleicht nur der Arglist auf den Leim gegangen sind, vertrauensvoll, und gemeint haben, das ist gut? Da gibt es ja sehr, sehr viele Schattierungen, angefangen mit denjenigen, die gesagt haben, ja, ich glaube, ich mache das doch nicht so mit der Spritze, und dann doch das gemacht haben, weil vielleicht ein Verwandter plötzlich gestorben ist und sie da dann unter einen gewissen familiären Druck kamen, auch unter einen gewissen Angstdruck kamen. Vielleicht ist ja doch was dran an der Geschichte. Die aber trotzdem gesagt haben, jedem das Seine, das muss jeder selbst entscheiden, ich drücke da niemanden. Und jeder hat die eigene Entscheidung frei für sich. Das sind die, die auf jeden Fall den Anfang bilden, dieser Gruppe, die den Test vielleicht nicht ganz bestanden hat. Aber dann gibt es natürlich graduell Unterschiede und es wird immer mehr Hardcore hin zu denjenigen, die dann mit richtig massivem Druck gekommen sind und gesagt haben, jeder, der sich nicht spritzen lässt, ist ein Mörder, gehört eingelocht, ausgegrenzt, aus der Gesellschaft entfernt und dem darf man nie wieder irgendwelche Krankenhauskosten oder Gesundheitskosten anderer Art erstatten. Eigentlich müssten die zusammengepfercht werden und eliminiert werden. Ja, das klang dann also schon mehr so in Richtung vor 8, 9 Jahrzehnten. Und das ist aber auch noch nicht Ende der Fahnenstange, weil es gab ja immer noch jene, die ganz genau wissend, und das zeigen uns ja diese RKI-Files sehr, sehr auffällig, und man kann ja dieser Tage eine ganze Reihe von Betrachtungen der RKI-Files und Interpretationen davon hören, sehen, lesen, dass also innerhalb dieses Landes eine ganz große Gruppe, vielleicht nicht die größte, ist aber zumindest die herrschende, und die geht von ganz oben, also nehmen wir mal nur das Kasperltheater, was wir sehen, die hinter den Kulissen, die betrachten wir jetzt gar nicht, aber die, die da in dem bunten Tag herumhupfen, bis runter in die Ebene des sogenannten Mittelbaus, das sind dann also die Gerichte, und die Juristen und die Ärzte und die Krankenhäuser und solche Einrichtungen, da gab es sehr viele Wissende. Und die haben das mit Heimtücke beworben, obwohl sie nichts gewusst haben. Und die haben ja schon mit gewissem Vorsatz gehandelt. Also die anderen sind ja, die vorhin genannten, die sind ja immer noch der Meinung gewesen, hier ist eine wirkliche Pandemie unterwegs. Aber dann gab es diejenigen, die gewusst haben, da gibt es verschiedene Chargen und man muss darauf achten, dass die eigene Familie und man selbst nur bestimmte Sachen sich spritzen lässt und nicht eben alles und so weiter. Und die haben ja bösartig gehandelt. Und das zeigen ja zum Beispiel in Deutschland jetzt die RKI-Files und in Amerika ist ja diese Aufklärungskommission des Kongresses dabei, die Herren um den Herrn Anthony Fauci zu zerlegen und in Verhören Geständnisse zu bekommen und zusätzliche Informationen zu bekommen, um dann das Ganze an die Justiz übergeben zu können. Und da ist es anders als bei uns mit den Untersuchungsausschüssen des Bunten Tages, weil die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendjemand zu inkarzerieren. Die haben keine Möglichkeit, bei Lügen unter Eid irgendwas zu machen. Das sind einfach nur Kasperle-Veranstaltungen. Und da die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind, müssen die sich einfach dann verbieten lassen zu ermitteln. Das heißt, in dem sogenannten GVG, dem Gerichtsverfassungsgesetz, gibt es die beiden Paragraphen 146 und 147. Und die sind dafür verantwortlich, dass Deutschland, das heißt die Besatzungsregierung in Deutschland, kein Rechtsstaat sind. Ob sie überhaupt ein Staat sind, ist eine andere Sache, aber Rechtsstaat sind sie auf jeden Fall nicht. Das ist von den obersten europäischen Gerichten schon festgestellt worden. Und deswegen können auch keine internationalen Haftbefehle hier verbindlich ausgestellt werden von deutschen Behörden. So, aber jetzt müssen wir mal da ein bisschen reingehen und sagen, wo liegt denn jetzt die Grenze? Ja. Also die Grenze in die Kriminalität. Und die liegt eben zumindest mal bei denen, die gewusst haben, was sie da tun. Und das heißt, alle diejenigen, die Ärzte sind, schon mal ganz klar, die haben gewusst, dass sie nicht wissen, was in diesen Spritzen ist. Und dass sie nicht wissen, was für Wirkungen und Nebenwirkungen das hat. Und sie haben trotzdem gesagt, wir empfehlen das und wir holen sogar, und das finde ich sehr, sehr schlimm, eine Bestätigung per Unterschrift ein, dass wir den Patienten beraten haben. In Wirklichkeit konnten sie das ja gar nicht. Zumindest mal nicht vor dem Jahr 2023, weil erst da die Gruppe unter dieser Wissenschaftlerin Naomi Wolf angefangen hat, aufzuklären und erstmal zu ermitteln, aber dann aufzuklären, was denn da eigentlich wirklich drin ist in diesen Jabs, wie das im Englischen genannt wird, in diesen Spritzen. Und erst dann konnten ja eigentlich Ärzte erst eine, wie das immer genannt wird, informierte Zustimmung vom Patienten bekommen. Weil jetzt erst waren sie in der Lage zu sagen, was für Gifte und schlimme Sachen in diesen Spritzen sind und dass die Nebenwirkungen haben, die viel, viel größer sind, als das die ganze Zeit bekannt war. Das heißt, alle sogenannten informierten Zustimmungen, die vor dem Jahr 2023, Quartal 2 oder 3, eingeholt wurden, sind fake. Ja, also da muss man dem Arzt schon unterstellen können dann auch, oder nicht nur können, sondern man kann, dass er hier auch bei dieser informierten Zustimmung bewusst gemogelt hat. Ganz bewusst, nichts wissend, den Wissenden vorgetäuscht, dem Patienten vorgemacht hat. Ist alles klar und gut und sie müssen es machen, sollten es machen, hat nur Vorteile, keine Nachteile. Und dann den Patienten unterschreiben lassen, er sei beraten worden. Da ist ja auch zum Beispiel bei all diesen Schlangestehereien in den Impfzentren gar nicht die Zeit zur Verfügung gewesen, die medizinische Vorgeschichte des Patienten abzuklären. Es gibt natürlich Patienten, die sollten überhaupt nicht geimpft werden. Das sind Kontraindikationen. Die haben zurückliegende Krankheitsbilder, die das nicht erlauben. Und das hätte man fragen müssen. Und das ist eine Sache von mindestens einer halben Stunde pro Patient. Wenn man mal guckt, wie schnell die da durchgeschleust wurden, dann kann die Anamnese bestenfalls gewesen sein, wollen sie den Pieks links oder rechts. Und das dann per Unterschrift sich als informierte Zustimmung bestätigen zu lassen, ist schon eine Frechheit, eine kriminelle Energie, eine Unverfrorenheit und die muss natürlich irgendwann auch gerichtlich aufgearbeitet werden. Und da gibt's jetzt schon eine ganze Reihe Anwaltskanzleien, die in den Startlöchern stehen und sagen, ja, das ist ein Geschäft, das wir bereiten uns da schon drauf vor. Diese Ärzte werden von uns hören. So, aber wie ist das jetzt zum Beispiel auch mit den übrigen Beamten in diesem ganzen Kreislauf? Ja, also da gibt es zum Beispiel bei der Polizei die Verpflichtung der Remonstration. Ja, der Beamte ist verpflichtet, dass er weiß, was er tut und das so weit sogar einschätzen kann, dass er sagt, wenn hier ein Befehl kommt, der den Gesetzen widerspricht, darf ich das nicht ausüben und ausführen. Ja, da hat man eigentlich sehr, sehr wenig davon gesehen. Und trotzdem, dass diese Pflicht besteht, sind die meisten von diesen Polizeien auf die Bürger losgegangen und haben die mit Bußgeldern drangsaliert, im günstigsten Fall. Ja, da geht eine Familie spazieren und die sind zu dritt, weil der Sohn, dabei ist, also Eltern und Sohn, alle drei erwachsen. Die gehen da im Wald spazieren und werden dann beigeführt mit einem Bußgeld von 500 Euro, weil der Sohn einen eigenen Hausstand hat. Das ist, wenn er bei seinen Eltern gewohnt hätte, in der Einliegerwohnung, dann hätten die dürfen, weil das ist ja eine Familie. Aber jetzt war der ausgezogen und hatte eine eigene Wohnung und ist nur mit seinen Eltern spazieren gegangen. Und das war dann eine Beifuhr von einem Bußgeld von 500 Euro. Ja, aber so ein Bußgeld muss ja irgendjemand machen, ausstellen und verhängen. Und der hätte ja mal die Frage sich stellen müssen, ist das legitim? Oder zum Beispiel die Sache mit Sperrstunden. Ja, der Virus wird erst nach so und so viel Uhr plötzlich hyperaktiv. Also das sind ja Fragen, die schon ein Kind beantworten kann. Ja, also eine Krankheit ist nicht intelligent. Und die kann nicht auf die Uhr gucken und sagen, jetzt ist gerade Abend, jetzt haben die Sperrstunde, jetzt werde ich gefährlich. Das ist also für ein Virus nicht denkbar. Also von einem Polizisten ist zu erwarten, dass er das weiß. Und dann seiner Remonstrationspflicht nachkommt. Und das eben nicht durchführt. Da sind also auch noch sehr viele Fragezeichen. Jetzt kann man ja nicht die Ärzte beiführen und sagen, ja, die haben eine Pflicht, dem Patienten zu sagen, dass sie nichts wissen über das, was in der Spritze drin ist. Und sie können eigentlich keine informierte Zustimmung einholen, weil sie ja selber nichts wissen. Aber der Polizist, dem lassen wir es durchgehen, dass der hätte auch wissen müssen, dass nach einer bestimmten Uhrzeit ein Virus nicht gefährlicher werden kann als vor dieser Uhrzeit. Oder dass ein Virus im sitzenden Zustand in der Kneipe am Tisch beim Essen nicht ungefährlich ist, aber erst wenn der aufsteht und auf den Topf geht. Das heißt, hier können wir nicht mit zwei Maßstäben messen. Die Grenze der Legalität ist auch überschritten, wenn ich hingehe und als völlig Unwissender und Unbeteiligter jemand beschimpfe und sage, das ist ein so und so. Ja, Aluhutträger und was da nicht alles für Schimpfworte benutzt wurden. Das sind schon schwere Delikte. Wir haben ja jetzt Politiker, die machen sich ja ein Vergnügen, durch das Internet zu streifen und zu gucken, wo werde ich verunglimpft? Zum Beispiel irgendjemand, der Scherze über mich macht. Und dann Anwaltskanzleien losschickt, um diese Leute mit irgendwelchen Geldern beizuführen und irgendwelche Strafbefehle da zu erwirken und dann und so weiter. Ja, du meine Güte, die machen das. Das sollten die, die damals beschimpft wurden, dann auch. Bei Nachbarn, im Bekannten, im Kollegenkreis, in den Geschäften, in denen sie eingekauft haben und so weiter. Das sind Straftaten. Auch wenn die bislang nur sehr einseitig geahndet werden. Es ist ja so, dass man also ganz klar sehen kann, dass hier in den Gerichten eine Seite immer sehr bevorzugt wird und die andere Seite ganz, ganz stark benachteiligt wird. Und da werden auch jene Richter irgendwann mal die Rede und Antwort stehen müssen, wie das eigentlich ist mit Rechtsbeugung und Rechtsbruch und illegaler Inhaftierung. Und natürlich, und da kommt jetzt eigentlich das, was die Zukunft da erbringen muss, die Haftung rein. Das heißt, diese Leute können ja diesen Unsinn nur deswegen machen, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt und dass sie persönlich haften. Und das ist ja im Moment so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ja, die Haftungsfrage, das ist ja immer so eine Frage nach Versicherung. Wir sind hier in einer Haftungsgesellschaft. Das fängt schon an im Winter. Kaum ist es irgendwann mal, der erste Schneeflocke hat unten am Boden aufgeschlagen, hat es gemacht, bing! Und dann fahren die Streufahrzeuge los und streuen da überall Splitt hin. Ja? Das ist gefährlich, weil das macht die Schuhe kaputt, bei den Hunden und Katzen die Füße kaputt und es nutzt eigentlich nicht wirklich was. Aber man hat's getan und dann ist die Haftungsfrage bei irgendwelchen Versicherungen gelandet. Wer nicht diesen Mist auf den Weg streut, der hat natürlich selber die Haftung. Und wenn da jemand hinfliegt oder auch nur vortäuscht, hingeflogen zu sein, der hat dann unter Umständen das Glück, in irgendwelchen Geldregen zu kommen. Und das muss dann der Eigentümer oder auf jeden Fall der Verantwortliche für den Streudienst auf diesem Stück Fußweg dann tragen. Ja, der hat vielleicht dann noch eine Haftpflichtversicherung und dann, ja, also auf jeden Fall Eigentlich ist nur dann der versichert, der da wirklich gestreut hat. Und deswegen wird dieser Unsinn gemacht. Und da liegt also fast ein halbes Jahr lang überall dieser Split rum. Und macht es für Mensch und Tier schwer, diese Wege dann überhaupt zu nutzen. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass, wenn es schneit, sich jeder Schuhe anzieht, die so rutschfest sind, dass er raus kann. Und das ist ja unterschiedlich. Bei Kindern zum Beispiel, denen macht ja das Rutschen sogar noch Spaß. Und wenn die mal hinfliegen, stehen die sofort wieder auf und haben kein Problem. Bei einem alten Menschen ist das was anderes. Das heißt, der Mensch muss je nachdem, wie er sich bei dem rutschigen Untergrund fühlt, mehr oder weniger Sicherheit einbauen. Aber doch nicht derjenige, der den Weg da hat. Ja, das ist halt nur in unserer Gaga-Gesellschaft möglich, sich solche Fragen darzustellen. In einer natürlichen Welt, da kräht auch keiner anderer nach, ob da ein Weg gestreut ist im Winter. Da schneit es einfach im Winter, das ist so. Und das ist auch nicht globale Erwärmung, wenn es schneit, sondern das ist ein ganz natürliches Phänomen und man muss das antizipieren, ist auch leicht sichtbar und erkennbar an der weißen Farbe auf dem Fußboden. Deswegen ist der Schnee ja auch so hell, damit keiner sagen kann, ich habe es nicht gemerkt. Und dann zieht man sich entsprechende Schuhwerke an und fängt an loszustapfen. Oder man nimmt einen Rollator mit, an dem man sich festhalten kann. Und in ganz schlimmen Fällen kann man auch den Enkel anrufen und sagen, du kannst mir mal was aus dem Rewe mitbringen. Und dann bleibt man einfach daheim. So, an diesen Beispielen merken wir, dass durch diese Haftungsgesellschaft der Mensch aus der Eigenverantwortung rausgedrückt wurde. In allen Ländern dieser Welt sind die Autofahrer in der Eigenverantwortung, ihr Fahrzeug so zu warten, dass es keine Unfälle verursacht, dass die Räder nicht abfallen, die Bremsen funktionieren und so weiter. Ja? Nur in Deutschland braucht es dazu einen TÜV, einen Überwachungsverein. Nicht? Da ist die Überwachung mal wieder drin. Und wenn da nicht ein Siegel vom TÜV überall draufklebt und selbst auf dem kleinen Scheibchen im Rückspiegel muss TÜV geprüft draufstehen, sonst ist das Auto ja nicht sicher und hat keine Fahrerlaubnis. Nicht? Dann ist das wieder verboten. Und so hat man ja auch den Ärzten und Apothekern und den Lehrern in den Schulen und auch den Polizeien vorgetäuscht, ihr seid nicht in der Haftung. Ja, wenn ihr eine informierte Zustimmung vorweisen könnt durch den Patienten, hat der ja unterschrieben. Und dann liegt die Haftung oder der Schaden liegt bei ihm. Und da kann er gar nichts mehr dran machen. Er hat ja unterschrieben, er hat ja zugestimmt. Er wollte ja, nicht? Dass der belogen wurde und gesagt bekommt hat, das ist unbedenklich. Und das geglaubt hat. Ja, das kann er ja gar nicht mehr nachweisen. Was der Arzt da genau gesagt hat, das steht ja da nicht drin. Es steht nur unten drunter, informiert, ich stimme zu, Punkt. Und genauso geht's dem Apotheker und genauso geht's den Lehrern, die also diese Maskenzwänge da völlig sinnbefreit umgesetzt haben und die Kinder schwer geschädigt haben. Ja, das sind ja keine Pädagogen. Die sind vermeintlich aus der Haftung draußen. Aber das ist nicht so. Die sind nur vermeintlich aus der Haftung draußen. Auch alle jene, die bei den Polizeien da mit Meterstöcken rumgegangen sind und die Leute verscheucht haben und Kinder mit dem Hubschrauber verfolgt haben. Also da gab es ja also zum Teil Stilblüten. Das hat man ja wirklich, wenn das nicht wirklich ins Gruselkabinett gehören würde, wäre das eine Lachnummer und das wäre dann eher komödienhaft. Aber die sind tatsächlich mit dem Hubschrauber hinter Kindern, die Schlitten gefahren sind, hergefahren. Oder hinter Leuten, die auf irgendeinem gefrorenen See dann da Eislaufen gegangen sind. Und da ist die Frage, sind die wirklich aus der Haftung draußen? Und die Antwort ist nein. Es ist sicherlich richtig, dass dieses System der sogenannten Bundesrepublik Deutschland, also dieses Besatzungsregime Deutschland, dass unter dieser Justiz, die da herrscht, keine Haftung besteht für diese Leute. Aber in Wirklichkeit nein, gibt es dieses System nicht. Ja, eine Besatzungszeit ist nach 60 Jahren rum, dann gibt es eine Übergangszeit von 6 Jahren, und das heißt, bis 2011 hätte spätestens die Besatzung aufhören müssen. Und man hat sich da was einfallen lassen, da will ich jetzt nicht reingehen, und hat das weitergefahren. Aber das ist alles eine sogenannte Simulation. Und das heißt, dass man de facto im alten Recht ist und dieses Scheinrecht der BRD gar nicht mehr gilt. Ihr könnt ja mal in die Gesetze reingucken. Da ist ja in jedem Gesetz eigentlich ein Paragraph drin, wo dieses Gesetz gilt. Und diese Paragraphen sind leer. Die gelten nirgends mehr. Und ja, was gilt denn dann? Ja nun, wir sind im Krieg. Es gibt ja keine Friedensverträge, weder für den Ersten noch den Zweiten und besonders nicht für den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es gilt Kriegsrecht. Und da gibt's eine Haftung. Und die sieht allerdings ein bisschen anders aus als das, was man sich hier in der BRD hat einfallen lassen. Und das ist das sogenannte Common Law oder Landrecht, das allgemeine Recht. Naja, und da gibt's Haftungen, die gehen bis 99 Jahre und treffen sogar den Erben notfalls, wenn der das Erbe antritt. Dann übernimmt er auch Haftungsfragen. Und wenn sein Opa irgendeinen Mist gemacht hat, dann kann es sein, dass der nachgelagert, wenn es sich rausstellt, da ist eine Schuld, noch zur Haftung genommen werden dafür. Und das ist genau das, was diese Leute alle nicht bedenken. Ja, und dann wird's mulmig und dann wollen die natürlich das alte System nicht fallen lassen, weil das bietet ihnen Sicherheit. Ja, also all die, die da von Amts wegen oder auch überredetermaßen, wie bei den Ärzten, Apothekern und so weiter, das sind ja keine Beamte oder die wenigsten davon, da mitgemacht haben, die hat man ja nur eingefangen dadurch, dass man gesagt hat, ihr seid aus der Haftung raus, wenn ihr da eine Unterschrift habt. Und die sind es eben nicht. Aber die halten jetzt natürlich an dem alten System fest, weil nur so haben sie Sicherheit. Ja, und deswegen schreien sie ja auch in Amerika schon, dass wenn der Trump wiedergewählt wird, dass der sie alle festnehmen will. Na, wollen ist das nicht unbedingt, aber werden. Klar. Und jetzt ist die Frage, die stellen das ja immer so hin, als ob das eine Rache wäre. Und die Frage ist, ist das wirklich Rache oder ist das eine Kompensation, eine Vergeltung? Wir müssen ja bei der Situation, wo Unrecht geschehen ist, immer die Menschen mit betrachten. Da ist ja zum einen der Schädiger und der Geschädigte. Und wenn ich ein Recht wiederherstellen will, dann kann das nicht so laufen wie in der BRD, dass die Opfer geschädigt bleiben und die Täter möglichst mit Samthandschuhen angefasst werden. Das ist ja das, was man hier beobachtet. Jemand, der zum Beispiel Kinder vergewaltigt, der kriegt dann ein Wattebäuschen an den Kopf geworfen und Dudu-Finger gezeigt und kriegt eine Bewährungsstrafe, muss also noch nicht mal ins Gefängnis und die Opfer sind für ein Leben gezeichnet und traumatisiert. Viele von denen kommen dann auch auf schräge Bahnen, landen in den Gefängnissen und deswegen ist es für Pädophile in den Gefängnissen auch so gefährlich, weil viele von den Insassen da drin, wenn die erfahren, dass es ein Pädophiler, der da kommt, dann gibt's immer die Sache mit frischen Socken und frischem Stück Seife und dann wird dann in der Dusche so lang auf den eingeschlagen, bis er nicht mehr tut. Das ist sehr gefährlich. Ja, aber man sieht, das ist ja eine nachgelagerte Lynchjustiz, wenn man so will, die nur aus der Tatsache erwächst, dass das Recht nicht hergestellt wurde und dass Pädophile so häufig durchkommen und die Opfer nachher an den Traumata, die sie erlitten haben, selbst auf irgendwelche schrägen Bahnen kommen, im Gefängnis landen und dann nachgelagert dort eine Lynchjustiz sich breit macht, weil eben im Vorfeld nicht wirklich gut gearbeitet wurde. Das heißt, man muss bei der Wiederherstellung des Rechts immer darauf achten, dass alle Beteiligten Recht erfahren. Und das ist insbesondere auf der Opferseite wichtig, damit die Opfer nicht das Gefühl haben, sie spielen keine Rolle. Das heißt, die müssen erstmal umfänglich kompensiert werden. Das heißt, alles, was materiell noch entgolten werden kann, muss entgolten werden. Wer mal in der Bibel aufmerksam gelesen hat, da ist ein Mann namens Matthäus, der ist nicht groß und will aber diesen wichtigen Rabbi Jesus da sehen. Er klettert da auf den Baum, um den von oben betrachten zu können, wenn er vorbeikommt. Und dieser Jesus geht an dem Baum vorbei und sagt, Matthäus, komm mal da runter. Ich muss heute bei dir als Gast einkehren in deinem Haus. Der ist natürlich völlig verdutzt. Wie kann so ein wichtiger Mensch mit mir überhaupt sozialen Umgang pflegen wollen? Ich bin doch ein Zöllner. Nur die Zöllner waren nicht sehr gut gelitten, weil die haben immer mehr Geld genommen, als die Römer gefordert haben. Das heißt, die hatten quasi so eine Art Lizenz zum Zoll erheben und die mussten so und so viel bei den Römern abliefern. Und konnten auch selbst dann das höher drehen. Die mussten ja auch sehen, wo sie bleiben. Aber die haben dann meistens viel, viel mehr genommen. und waren steinreich. Und wir hatten ja die römische Staatsmacht im Hintergrund. Wenn der Zöllner auf irgendeinen gezeigt hat und hat gesagt, der hat keinen Zoll bezahlt, ja, der war fertig. Der kam in den Schuldturm. Und damit war er pleite und ruiniert. Insofern hatten die also eine ungeahnte Macht. Die konnten da also mehr nehmen und die Leute mussten zähneknirschend dann zahlen. Ja, und dieser Matthäus, der kommt da von dem Baum runter und freut sich also unheimlich, dass dieser Jesus, dieser wichtige Jesus bei ihm einkehrt und er weiß, er hat Unrecht begangen. Und was macht er? Er sagt zu diesem Jesus, ich sehe ein, dass ich falsch gehandelt habe in vielen Dingen und ich werde jedem, dem ich irgendwas zu viel abgeknöpft habe, das vierfach erstatten. Da denkt man, meine Güte, ist der großzügig, der macht es gleich vierfach. Nee, das war nicht großzügig, sondern das Gesetz, das damals in Israel galt, hat das gefordert. Wenn jemand materiellen Schaden angerichtet hat und das nicht gleich bezahlt hat, sondern das mehr oder weniger als Beutegut mitgenommen hat, also zum Beispiel ein Diebstahl, ja, dann musste er das vierfach ersetzen. Wenn er erwischt wurde, hat es ja geheißen, hier, erstmal zahlst du dem jetzt vierfachen Schaden und dann wird natürlich noch dazu geguckt, ist denn jetzt nicht auch noch in der Allgemeinheit ein Vertrauensschaden entstanden? Und dann wirst du auch noch so und so lange eingesperrt, damit du dir das in Zukunft merkst und das nicht wieder tust. Das heißt, man hat also hier das Recht wiederhergestellt, dass man dem Opfer eine anständige Kompensation gegeben hat. Denn jemand, dem das Auto geklaut wird, der hat ja nicht nur den Verlust des Autos, sondern der hat ja auch einen Nervenkrieg. Der kommt erstmal morgens aus seinem Haus und ist das Auto weg. Das ist ein Schreck. Das ist schon einmal eine Körperverletzung auch. Und dann muss er sich ja einen Ersatz besorgen. Er kommt jetzt zu spät in die Firma, kriegt einen Anschiss und bla. Und er geht dann hin und muss ein neues Auto kaufen. Und irgendwann kommt dann das alte wieder zurück. Jetzt hat er zwei. Das macht ja auch keinen Sinn. Also das muss ja alles entschädigt werden. Und dann sind ja auch ideelle Werte verletzt. Das heißt, der Dieb hat ja in der Gesellschaft, in der er lebt, das Vertrauen dieser Gesellschaft ganz allgemein missbraucht, indem er einfach ein Auto entwendet hat. Das haben vielleicht Leute gesehen, die wussten aber nicht, dass das nicht der Eigentümer ist und haben darauf vertraut, das ist der Eigentümer, der da jetzt mit dem Auto wegfährt. Und da ist ja ein Vertrauensschaden entstanden. Und der muss natürlich auch kompensiert werden. Das heißt, der Täter muss beigeführt werden. Zusätzlich zu der Schadenswiedergutmachung muss er entweder inkarzeriert werden für eine gewisse Zeit, damit er sich das auch merkt. Oder früher hat man da vielleicht sogar auch die Prügelstrafe angewendet in minderschweren Fällen und dem also mal ein bisschen auf dem Rücken beigebracht, was recht in Ordnung ist, oder an den Pranger gestellt. Dann war er mit Gesichtsverlust gekennzeichnet. Jeder hat gesehen, aha, das ist also der, auf den wir in Zukunft ein bisschen mehr achten müssen, damit er nicht irgendwelche Autos mitgehen lässt. Und durch diese Regelungen entstehen sogenannte Tabus. Das sind also Dinge, die man nicht macht. Und diese Tabus, die haben in den Bevölkerungen große Bedeutung und sind wichtig. Und sie ermöglichen ein geregeltes gesellschaftliches Leben. Zum Beispiel war das vor einem halben Jahrhundert noch gang und gäbe, dass Menschen einen Kaufvertrag mit Handschlag besiegelt haben. Da wurde nichts schriftlich gemacht. Und es war ein Tabubruch, wenn jetzt einer hingeht und gesagt hat, da ist ja gar kein Vertrag, ich habe mich ja gar nicht verpflichtet und so weiter. Also das sind dann Leute gewesen, die dieses Tabu gebrochen haben und die wurden geächtet. Dann wurde das eben gesagt, der hat sein Wort nicht gehalten. Und da war der Wortbruch eine ganz schlimme Sache. Und jeder derart Gekennzeichnete dann, der ist in seiner Umgebung nicht mehr als geschäftstüchtig wahrgenommen worden, ja. Da hat man gesagt, nee, mit dem mache ich keinen Handel. Da muss ich Verträge machen und da brauche ich dann wieder Notare und was, das kostet mir zu viel, da mache ich lieber gar nichts. Und dann war der isoliert. Und der hat sich natürlich dann vielleicht verändert und ist umgezogen, sinnvollerweise, und hat dann im neuen Umfeld eher darauf geachtet, dass er diese Tabus nicht wieder bricht und das Ganze nochmal machen muss. Und in unserer Zeit sind also alle diese Tabus gebrochen worden, weggemacht worden und das ganz klar von obrigkeitlicher Seite. Und deswegen ist das eine völlig von jeder Zucht und Ordnung losgelöste Gesellschaft geworden. Und wenn wir sagen, wir wollen hier eine Wende und wir wollen wieder zurück in ein gewisses Normal, dann müssen wir auch daran denken, dass diese Tabus wieder errichtet werden müssen. Und dann ist natürlich eine zu frühzeitige Vergebung und so diese, das, was da so rumwabert, ja, und Beschimpfung all derjenigen, die Recht und Ordnung und auch die Tabus wieder einführen wollen, die dann als Racheengel oder sonst irgendwas zu disqualifizieren, das ist dann genauso wieder ein Rechtsbruch wie damals, als man diese Leute Aluhutträger und sonst was beschimpft hat. Und man kann schon im Vorfeld daran erkennen, wer auf welcher Seite turnt. Wenn die jetzt wieder hingehen und sagen, ihr dürft ja gar nicht mich anklagen, weil das ist ja böse und ihr seid Rächer und ihr wollt nur mich reinlegen und uns arme Eliten, wir haben es doch nur gut gemeint und so weiter. Nein, haben sie nicht, das sehen wir ja in den RKI-Files, das wurde mit Absicht, mit böser Absicht gemacht. Und diese Leute, die dürfen nicht unter den Schutz einer zu frühen und völlig unchristlichen, unbiblischen Vergebung gelangen. Also da sind in den Kirchen auch sehr viele Irrlehren unterwegs und Vertreter deren natürlich auch, denn die entstehen ja nicht über Nacht von alleine. Und die verschaffen immer wieder den Tätern Vorteile. Also nur mal diese Geschichte mit, wenn man auf die rechte Wange eine kriegt, dann soll man die linke auch noch hinhalten. Ja? Was ist denn da eigentlich wirklich ausgesagt? Im Nahen Osten, das ist eine Gesellschaft von Rechtshändern. Die linke Hand gilt dort als unanständig. Und man würde also nie eine Person mit der linken Hand berühren. Also wie kann jetzt jemand eine auf die rechte Wange kriegen, es sei denn mit der linken Hand, oder wenn derjenige mit der rechten Hand schlägt, dann ist es die Rückhand. Ja, ist das jetzt ein Schlag, der einen Angriff darstellt auf die körperliche Unversehrtheit, oder ist das ein Angriff auf die Ehre? Seht ihr, und das ist das, was man dabei betrachten muss. Da wird die Ehre angegriffen. Das heißt, jemand, der auf die rechte Wange kriegt, der ist entweder mit der unanständigen Hand geschlagen worden oder mit der Rückhand am rechten Arm. Und das ist eine Entehrung. Es ist gar kein physischer Angriff oder nur ein minder schwerer physischer Angriff. Weil mit der Rückhand kann ich nicht wirklich Schaden anrichten. Aber ich entehre jemand. Und da ist die Warnung, die uns die Bibel gibt, wenn mir sowas passiert, dann soll ich nicht gleich wie ein Pulverfass hochgehen und in die Revanche gehen, sondern lieber das hinnehmen und erstmal abwarten, was daraus wird. Denn wenn es sofort die Gewaltspirale losgeht, das kann dann sein, dass der andere bewaffneter ist als ich oder stärker ist als ich oder irgendwelche Mächte im Hintergrund hat, wo er sich sicher fühlt, das machen zu können. Und wenn ich mich jetzt überrascht da anlege mit denen und voreilig bin, ja, dann kann ich Schaden nehmen. Und mehr ist es nicht. Das heißt nicht, jede Gewalt einfach hinzunehmen. Es geht hier gar nicht um Gewalt. Und auch diese Geschichte mit Zahn um Zahn und Auge um Auge, das ist eine Limitation. Ja, wir haben ja in unserer Welt heute Kulturen, da wird ein kleiner Diebstahl mit Handabhacken bestraft. Und das ist genau das, was damit eingeregelt werden soll. Ja, Gott ist kein rachsüchtiger Gott. Der sagt hier, wenn ein Auge und dann muss das andere Auge auch und so. Aber er sagt, das Strafmaß kann nicht mehr Schaden anrichten als das, was in der Tat geschädigt wurde. Es geht ja hier um Körperverletzungen, ja. Und da ist natürlich ein Apfelklauen und Handabhacken, das ist unverhältnismäßig. Und man sieht daran, dass dieser Gott eigentlich immer schon, auch im Alten Testament, nicht rachsüchtig war, sondern rechtsliebend. Und den Menschen gesagt hat, wenn ihr mehr für ein Auge fordert als nur ein Auge, dann ist das ungerecht. Und wenn ihr bei jeder kleinen Ehrverletzung gleich auf die Palme geht und rumprügelt, dann kann euch das selbst beschaden. Mehr ist damit eigentlich nicht gesagt. Oh ja, jetzt gucke ich auf die Uhr und sehe wieder, es ist sehr, sehr spät geworden. Ich breche es mal hier ab. Wir werden vielleicht da nochmal dran gehen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, wie das Recht in einer Gesellschaft wiederhergestellt wird und wie die Tabus errichtet werden zum Wohle der Allgemeinheit. Also sage ich mal hier Ciao, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal dann.